Das Land der bröselnden Brücken. Warum es der Politik so schwer fällt, für gute Infrastruktur zu sorgen und wie es dennoch gelingen könnte. Seit 1968 spannte sich die Brücke der A45 über ein Tal bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Ein 453 Meter langes Asphaltband überbrückte auf 10 Stelzen das Flüsschen Ramede. Die Ramede-Talbrücke verband bis vor kurzem die Wirtschaftsregionen Dortmund und Frankfurt am Main. Mit rund 64.000 Fahrzeugen täglich war die Brücke eine Hauptschlagader des Straßenverkehrs im Westen der Republik, bis im Dezember 2021 bei einer Kontrolle irreparable Verformungen am Tragwerk gefunden wurden. Die Brücke wurde sofort gesperrt, die Autobahn ist seither an dieser Stelle unterbrochen, der Verkehr wird über eine völlig überlastete Umleitung geführt. Die Folge? Stauchaos, stockender Lieferverkehr, Fachkräfteabwanderung, Umsatzeinbußen. Am Mittag des 7. Mai 2023 musste die völlig marode Brücke gesprengt werden. An den Hängen versammelten sich hunderte ZuschauerInnen, FotografInnen und Kameraleute. Im Livestream sahen Tausende zu, wie die Autobahnbrücke in einer gigantischen Staubwolke verschwand. So viel Aufmerksamkeit bekommt die Infrastruktur in Deutschland selten. Und das hat fatale Folgen. Brücken, Straßen, Schienen und Datennetze wurden in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums warnt in einer ernüchternden Analyse, dass in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten deutlich zu wenig in die öffentliche Infrastruktur investiert werde. Ob Schwimmbäder, Wasserstraßen, Stromtrassen oder öffentliche Gebäude wie Schulen und Universitäten, es dominiert der Verfall. Wir leben von der Substanz, warnt die Ökonomin Monika Schnitzer. Die VolkswirtschaftlerInnen Sebastian Dulin und Katja Rietzler kommen zu dem Schluss, dass etwa seit der Jahrtausendwende in Deutschland massiv zu wenig in den öffentlichen Kapitalstock investiert wurde. Der öffentliche Kapitalstock meint den Wert all dessen, was der Staat an für die Volkswirtschaft Nützlichem besitzt, also über Investitionen angesammelt hat, von der Schule über Brücken bis hin zu Schienen, Bahnhöfen und Wohnungen. Um zu beurteilen, ob ein Staat genug investiert, wäre es hilfreich, den Kapitalstock zu messen. Diesen Wert zu ermitteln ist aber nicht leicht. Zum einen fehlen dazu in Deutschland wichtige Daten, zum anderen ist umstritten, wie die Messung vorgenommen werden soll. Die einen fordern, den Wert einer Bahnschiene mit dem Anschaffungspreis zu verbuchen, was jedoch verschleiert, dass ein Gleis volkswirtschaftlich an Wert verliert, wenn es altert. Andere fordern daher, die Werte im Staatsbesitz netto zu verbuchen, also vom Neuwert einen Teil abzuziehen, um die Abnutzung und damit den Wertverlust für die Allgemeinheit wiederzuspiegeln. Dieser Wertverlust ist aber seinerseits schwer zu beziffern. Auch wenn ExpertInnen streiten, wie verrottet die Infrastruktur in unserem Land nun genau ist, alle sind sich einig, dass etwas getan werden muss. Dringend. Während Regierungen bei Investitionen und Sanierungen sparten, um Schulden in Euro und Cent abzubauen und neue Euro-Schulden mit Hilfe der noch zu erläuternden Schuldenbremse auf ein Minimum zu begrenzen, häuften sie unbemerkt neue Schulden an, die durch Sparrunden nicht zu beheben sind, nämlich gigantische Infrastrukturschulden. Auch die lassen sich mit einem Preisschild versehen. Mindestens 457 Milliarden Euro. Rund ein kompletter Bundeshaushalt. So viel müssten wir in den nächsten 10 Jahren investieren, schätzten bereits 2020 das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, und das eher wirtschaftsliberale Institut der deutschen Wirtschaft, IW.